Erstaunen wieder hergegeben, kam zu mir, wie es steht geschrieben, in Jeshua Donai Hamashiach hat Gott sein Werk in mir vollbracht. Ich trag ihn schon seit Jugendtagen fest eingeritzt, war er mir verborgen. Doch als die Zeit für Jakob kam, ahnt Yitzchak schon sein Avraham. Die Jahre trugen sich dahin, bekannt war mir mein Mitzrayim. Als ich dann war genug geschunden, hab ich den Mashiach gefunden. Ich wusste nicht, dass er es war, der Sohn David, der mehr noch war. Nur eins hab ich von selbst erkannt, ich bin ja nur zu Gott gerannt. Ich schau den Stern mir so bekannt, Eretz Israel, meines Herzens Land. Ich sag mir frech, ich hab zwei Mägen, das neue Jerusalem wird ja auch bald